SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Kyle Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Dort besuchen wir das Label Selador. Die haben nämlich etwas zu feiern. Und zwar, naja, zu einer Zeit, wo eigentlich Labels so gut wie keine lange Überlebenschance mehr haben, sind 5 Jahre doch schon sehr solid. Jetzt muss man auch dazu sagen, eben Dave Simon und Steve Perry machen das. Beides sind Ikonen von der britischen House- und Dance-Music. Und ihr Label, wie gesagt, kommt jetzt mit einem brandneuen und sehr exklusiven Tracks hinterher. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mentlex. Ich bin seit ganz langer Zeit hier zuständig für die elektronische urbane Clubmusik und eine schöne Reise ist mit. So, heute oben gehen wir dann noch einen Schritt weiter, und zwar nach Kapstadt. Völlig überraschend und unerwartet hat Oliver Kolecki zusammen mit seinem Ziehsohn, nämlich Nico Schwind, ein Konzeptalbum erarbeitet. Und jetzt musst du dir vorstellen, da ist es nicht irgendwo in Berlin, wo er sonst sein Studio hat. Nein, die beiden Jungs haben alles zusammengepackt, sind für 4 Wochen irgendwie in der Agglomeration von Kapstadt gereist und haben das Album produziert. Wie das Konzeptalbum tönt, so viel kann ich froh, das ist richtig, richtig geil. Die besten Tracks davon hörst du heute zu oben. Anfangen gehen wir mit einem Menschen, wo ich jetzt sehr wahrscheinlich den Namen, ja nein, da kann ich nur losen, aber wie heisst der? Anders Point Sein. Und das Stück heisst Follow Me. Das wurde einigermaßen released worden auf dem Ibiza-Label, nämlich Pasha Music. Bass auf einem Label, das ich bis vor etwa 2 Jahren noch eigentlich gemieden habe. Und zwar ein Minimal Techno-Label, nämlich Kindisch. Jetzt ist es aber so, seit etwa einem halben Jahr bringen sie dort Releases, unter anderem so von den ganz, ganz großen im Trance-House und im Progressive-House-Bereich. Wir mögen uns zum Beispiel an Davi erinnern. Der gebürtige Armenier hat ja auch gerade auf Kindisch eine fantastische Scheibe rausgebracht. Und der junge Herr hier, Mann mit einem Schnauz, und zwar ist das ein Mod. Der kommt aus England, ist entdeckt worden von Above and Beyond, und er hat eben so, den Ambient Trance House Sound wirklich perfektioniert. Und wenn wir schon bei Alshuna Deep sind, die nächste Scheibe wird von Cora aus Kanada sein, heissen Did You Know. SRF Virus Essential Tune. Produziert, ein bisschen weit weg vom klassischen Techno-Sound. Und da hat er natürlich bis im langjährigen Landsmann weggefahren, den Guy J, auf Lost and Found's ideale Label gefunden. Das ist brandneu, ist ein Essential Tune, das ist der fantastische Roy Rosenfeld mit seiner brandneuen Scheibe Helena. Thank you. logischerweise. Klar, jeder bessere Club hat natürlich ein eigenes Label. Und beim Hive Audio wird betreut, glaube ich, von der Animal Trainer. Heieiei, die haben wirklich zwischendurch unglaublich gute Releases. Und hier haben wir hier Zürcher der Definition zusammen mit Markus Meinhardt. Das ist ein Monkey. Das ist richtig sexy. etwas 80er-Jahr-lastiges, oder? So ein bisschen Wave-artiger Sound. Fantastisch. Produziert von Boss Access. Naja, gut, die sind wirklich spezialisiert auf das ganze Melodik-Techno-Ding. Das ist ein Remix, was sie gemacht haben, von Haptik. Und Riesen. Und ein Stück heisst The Tourist. Der Typ macht Eiskaffee, ist das? Er kommt aus Ungarn, genauer gesagt aus Budapest. Und Eiskaffee, der überrascht wirklich so alle 4-5 Monate, wirklich, wenn man so ein Monster-Tune und eigentlich auch ein sehr erfolgreiches Leben, wo man jetzt gebrannt den Namen nicht entfallen ist. Aber du bekommst natürlich auch sonst alle hin nützliche Infos. Und die, wie gewohnt, auf srf.ch/mentlegs. Da bekommst du nach der Sendung Playlist und natürlich den ganzen 3-stündigen Trip, sprich die ganze Sendung als Podcast zum Downloaden. Du gehst auf srf.ch/mentlegs, auf iTunes oder lad einfach die SRF Virus App ab. Und das alles natürlich gratis, klar. This is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Ist ein Durchstarter im Moment, entdeckt vom Solo Moon und soundmäßig, hey, was für ein Druck, was für ein Pressure. Hey, du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlex, ich bin seit über 18 Jahren jeweils am Wochenende für dich hier live hinter den Turntables und ich hoffe, dir macht Spass. Schönes Wochenende. gegründete Musikrichtung Melodic Techno. Naja, gut, seit drei Monaten wissen wir laut Beatport, dass das Genre existiert. Eben von dem Melodic Techno bis zu Progressive House ist es nur, sagen wir mal, ein Handschlag. Das Ganze läuft sehr parallel zueinander. Und dementsprechend kannst du ja sehr überraschen lassen, was der Technomeister, der Oliver Kolecki, zusammen mit dem Eniko Schwind die letzten vier Wochen in Südafrika gemacht haben. Sie haben nämlich das komplette Studio zusammengepackt. Wir sind eben nach Kapstadt oder in die Nähe Kapstadt geflogen und dort vier Wochen ein Konzeptalbum erarbeitet. Sehr spacey, sehr melodisch, sehr progressiv und trotzdem natürlich mit einer anständigen Portion Ethno-Touch. Die neue Oliver Kolecki Tracks in 10 Minuten. Das da und das Moskau von Ewan Rill und Chandria. Yeah. have this nightly kind of series of boxes that you can tick backstage. Okay, they got that, they got that, they didn't get that. And it's dangerous to judge an audience, because sometimes those quiet audiences are really listening. And go to art galleries, listen to music, know what's happening in the news, in the world, and form opinions, develop your taste and judgment, so that when a quality piece of writing is put in front of you, your imagination, which you've nurtured, has something to bounce off. Schon was, naja, sag mal, göttliches, oder? Jetzt ist eben mit seinem Ziehsohn Nico Schwind, und die arbeiten natürlich schon Jahr und Tag zusammen, haben sie sich für 4 Wochen irgendwo nach Südafrika verzogen, genauer gesagt nach Nordhöck. Und ja, so haben sie dann einfach so, das Konzeptalbum genannt. Es sind 14 Tracks, wirklich eine toppt der andere. Und irgendwo haben wir halt jetzt mal müssen anfangen. Das ist, wie gesagt, mein Featured Act von der Woche, sprich der Oliver Kaletzki zusammen mit dem Eniko Schwind. Und das ist der Track Olura. Mm-hmm. We'll be right back. von Kalecki und er schwingt auf dem Lebensstil von Talent. Wrong is right. Wrong is right. Defenders. So habe ich die heutige Episode Mentalix Electronic hier auf SRF Virus genannt. Du kannst jederzeit Hintergrundinfos zu der heutigen Show live reinziehen, und zwar auf srf.ch/mentalix. Selbstverständlich bekommst du nach der Sendung die komplette Sendung als Podcast zum gratis downloaden auf srf.ch/mentalix. Oder du gehst auch einfach auf iTunes oder ladest auf dein Handy das SRF-Virus-App. Vorher haben wir den fantastischen Jiggler gehört mit einer etwas älteren Nummer, nämlich Way Out West. Und das hier, das ist brandneu. Bastian Grub, zusammen mit dem Timo Maas mit Finding Heights. so wie die letzten 24-25 Jahre die Street Parade, die offizielle Street Parade-Hymne tönt haben. Da hat es ja wirklich extrem gruseliges Zeug gehabt. Gerade so zu dieser EDM-Ära oder sowas. Oder dann Tropical House. Nein, seit einem Jahr hat sich die Veranstaltung wirklich bessert. Man geht wieder back to the roots, ein bisschen mehr in Underground. Und das da, das ist die offizielle Hymne, zumindest eine, glaube ich, vor zwei oder drei Stück produziert, haben sie Animal Trainers im Hive Club und heissen dort sie Rick Paar. Richtig, richtig gute Nummern. Und ich glaube, den Track haben sie schon bald seit einem Jahr produziert und dann einfach aufgespart. Naja, soll es so sein. Label von Steve Perry und Über-DJ, nämlich Dave Simon, wenn man denkt. Dave Simon, der macht House Music, House und Techno seit den frühen 90er Jahren, aber vorher war er noch DMC-Weltmeister gewesen, also vor allem als Hip-Hop-DJ und Breakdancer unterwegs. Der Typ hat wirklich echt etwas auf dem Kasten, darum gehört er eben in England so. Ja, Dave Simon ist ein Nationalheiligtum, der hat schon die frühesten Ministry of Sounds und Renaissance und Global Underground Compilation gemixt, halt in einer Zeit, wo vielleicht die CD-Compilation ein bisschen mehr Wert hatte. Auf jeden Fall grandiose Nummer hat er hier produziert. Das ist Repeat Offenders zusammen mit seinem Labelpartner Steve Perry. denn das Göttliches? Monoverse? Noch nie gehört. Rainfall heisst aber der Track und den findest du dann gerade nach der Sendung auf der Playliste und natürlich im Podcast. Alles schön for free und kompakt zu downloaden auf srf.ch/Mentlix. Selbstverständlich auch auf iTunes. Einfach Mentlix oben im Suchen eingeben und schon hast du 3 Stunden einen Sound von unterwegs. diesem Produzent gehört zu den Besten aus Griechenland. Ich rede natürlich von Dusk. Er hat vor gut eineinhalb Jahren einen Track produziert namens French Source. Es ist mehrfach gemixt worden und immer in jedem Remix oder egal so in welcher Schublade von der Elektronika hat der Track funktioniert. Jetzt hat der Russe, der Michael A., Hand angelegt und hey, richtig, richtig deep. So Sound, so ähnlich bekommst du morgens oben übrigens auch in Basel, und zwar im Viertelclub. Kannst du dich noch erinnern? So beim Güterbahnhof ist das. Und funktioniert ziemlich gut. Gut, morgens oben haben sie auch wirklich einen fantastischen DJ. Und zwar unter dem Motto Abflug Berlin, der Tim Engelhardt, spielt morgens oben eben in Basel im Viertelclub. Und es ist äußerst empfehlenswert. Also wenn du eben genauso auf den Melodik-Techno-Spacey Deep-Trance-Sound stehst, gehst du morgens oben einfach einmal kurz nach Basel. Mehr Party-Tipps gibt es in gut 10 Minuten. Zuerst sehen wir uns das noch in Dusk mit French Sauce. Virus Radio with Mental X. Rebellion sind drei sehr, sehr junge Produzenten entdeckt von Koletzki, wo ja über übrigens auch mein Featured Act von der Woche ist. Und von wo sie genau kommen, könnte aus Holland sein, aber ich möchte hier nicht wirklich festlegen. Berlin wäre vielleicht auch eine Option. Wer weiß, was ich sicher weiß, dass morgen jetzt oben im Club Lounge Schweiz einiges passiert. Ich kann schon mal atmen in Basel. Im Viertel Club ist der fantastische Tim Engelhard. Er hat unter anderem Sounds auf Traumschallplatten und so weiter released. Was sonst noch wie und wo genau morgen passiert, das erfährst du hier in einer kleinen, feinen Rubrik. SRF Virus Mental X Club Selection. Und wenn du schon in Basel bist, kannst du ja noch schnell auf einen Sprung in einen Nordstern-Club haben. Die haben den Martin Buttrich am Start. Martin Buttrich, jahrelanger Produzent von Timo Maas und äußerst cooler DJ. Du kannst aber natürlich auch in Luzern in den Ausgang, da gehst du natürlich an die erste Adresse, nämlich im Luzernen Rock Club. Dort heisst es Cocoon. Nein, Papa Sven Bett ist nicht da, aber er schickt einen von seinen Label-DJs. Und zwar die wunderbare Dana Rue. Morgens oben in Zürich kannst du in der Ambos-Rampe Kiki und Vanita hören. Das geht dann so ein richtig, naja, sag mal Tech House, Progressive House. Und natürlich im Hive Mandy, Jade und Animal Trainer. Hintergrundinfos mehr über die Sendung, Playlist, Podcast, alles, was du hoffentlich brauchen kannst für ein wunderbares, sonniges Wochenende, findest du auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. das Ding haltet sich also genau 3 Wochen an der Pole Position von der DJ Charts. Quivo und Christoph in A Name Only gehört auch zu der Jubiläumsausgabe vom britischen Zelador Label. Du weißt, das ist das Label von und mit dem Dave Seaman. Quivo zusammen mit Christoph in A Name Only. Geil. Strike. Die kommende Schiebe von A Departure ist das, und zwar auf dem holländischen Manuel Music. Perfekte Closer. So, so schnell ist ergangen. 3 Stunden elektronische urbane Clubmusik. Immer wieder live serviert von mir. Ich bin der Mentlix. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Am nächsten Freitag hören wir uns wieder natürlich live ab der 7. wenn du magst. Die heutige Sendung kannst du gratis downloaden. Mit guter Stunde auf srf.ch/Mentlix. Auf iTunes kannst du den Podcast Mentlix ebenfalls abziehen. Und natürlich auf der SRF Virus App. Und jetzt sage ich, genieß Wochenende. Gang raus, wirklich. Das Wetter ist extrem mild. Und morgen oben hast du wirklich ein paar fantastische Partys. Unter anderem im 4. Club in Basel mit Tim Engelhardt. Kommt gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.